atmen tief ein und dann atmest du aus. Denn dein Fuß vor den anderen spielt das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, denn so bleib ich wach. Atme tief ein und dann atmest du aus. Setz ein Fuß vor den anderen spielt das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, denn so bleib ich wach. Bläst dann nach Rausch, eine Linie aus Staub. Alles für den Moment kommt, wir bauen was auf. Versammelte Mannschaft, gibt nicht die Antwort. Hörst du den Bass, der jetzt auf uns zum Anschlag. Alle sind am Kauf, keiner da, der Edge schafft ein Frust in den Boden, bis du alles vergisst. Musik, die uns antreibt, schwerelos kühl zwischen Raum und auch Zeit. Für die Abfahrt bereit, Visionen und Fantasien, volle Ekstase. Wir zappeln, gepogen, keiner denkt an Schlaf. Bleib ich wach.